Das Ministerium für Staatsschutz, das Ministerium für Volkssicherheit und die Zentrale Staatsanwaltschaft der Demokratischen Volksrepublik Korea gaben am 28. Juni eine gemeinsame Erklärung ab. In der Erklärung hieß es: Vor weniger Zeit wurden die bösesten Terroristen verhaftet, die die CIA und der Nationale Nachrichtendienst Südkoreas in die TVRK eindringen ließen, um mittels der biochemischen Stoffe einen Staatsterror gegen das Führungsgremium der TVRK zu verüben. Danach ist wiederum die Tatsache darüber ans Licht gekommen, dass die böse Schurkin Park Geun-hye während ihrer Amtszeit in Verschwörung mit dem Nationalen Nachrichtendienst Südkoreas eine Operation für die Beseitigung des Führungsgremiums des Nordens forciert hat. Es erregt heute großen Zorn der Armee und des Volkes der TVRK. Es ist bekannt geworden, dass Park Geun-hye ab Ende des Jahres 2015 heimlich das Projekt für den Wechsel des Führungsgremiums des Nordens forcierte und dass im geheimen Operationsplan, den der Nationale Nachrichtendienst Südkoreas erarbeitet haben soll, sogar ein Attentat auf den Staatsführer vorgesehen ist. Damals ließ Park Geun-hye den Bericht der Experten, in dem unterstrichen wurde, dass der Regierungswechsel im Norden schwierig sei, ausacht und begrüßte nur den Bericht vom Nationalen Nachrichtendienst Südkoreas. In diesem Bericht wurde hervorgehoben, dass angesichts der unsicheren Lage im Norden ein Regierungswechsel möglich sei. So überprüfte und unterzeichnete sie persönlich den geheimen Operationsplan vom südkoreanischen Geheimdienst, der den Wechsel des Führungsgremiums des Nordens zum Ziel hatte. Die bösen Schurken meinten, falls die Operation wirklich durchgeführt werde, könne es zu einem militärischen Zusammenstoß kommen. Daher solle man besonders aufpassen, damit ihre Einmischung nicht bekannt werde. So sahen sie sogar die Unfälle mit dem Auto und dem Zug vor. Doch wegen der strengen Bewachung der TVRK konnten sie ihre Operation nicht durchführen. Und nach dem Regierungswechsel durch die Amtsenthebung der Ex-Präsidentin Park Geun-hye ist der geheime Operationsplan automatisch abgeschafft worden. Im Zusammenhang damit, dass die Umtriebe der Feinde zur Erdrosselung der TVRK in eine höchst gefährliche Phase für das extreme Staatsterrorverbrechen gegen das Führungsgremium der TVRK eintreten, verkündete man in der Erklärung dem In- und Ausland, dass die südkoreanische Ex-Präsidentin Park Geun-hye und die Clique um den ehemaligen Präsidenten des Nationalen Nachrichtendienstes Südkoreas, Ri Byung-ho, die extremen Staatsterrorverbrecher, die die schrecklichen Ränke zur Beseitigung des Führungsgremiums der TVRK geschmiedet und forciert haben, zur Todesstrafe verurteilt sind. Das Führungsgremium der TVRK gilt als Symbol der Würde und Stärke der TVRK und als Leben und Schicksal der Armee und des Volkes Koreas. Von nun an können Park Geun-hye, die Clique um Ri Byung-ho und die Mitarbeiter des Nationalen Nachrichtendienstes Südkoreas keine Berufung einlegen, auch wenn sie zu jeder Zeit an beliebigen Orten von jemandem nach bestimmten Methoden erbärmlich getötet werden mögen. Die südkoreanische Regierung soll die Landesverräterin Park Geun-hye und die Clique um den ehemaligen Präsidenten des Nationalen Nachrichtendienstes Ri Byung-ho, die ein extremes Staatsterrorverbrechen gegen das Führungsgremium der TVRK begangen haben, gemäß der internationalen Konvention sofort der TVRK übergeben. Falls sie diese schwerwiegende Forderung ablehnt, die mit der höchsten Würde der TVRK im Zusammenhang steht, würde es üble Folgen für die Nord-Süd-Beziehungen nach sich ziehen. Die südkoreanische Regierung soll selbst darüber tief nachdenken. Wenn die USA und ihre Marionetten in Südkorea wiederum einen extremen Staatsterror gegen das Führungsgremium der TVRK planen, werden dessen Organisatoren, Teilnehmer und Anhänger nach dem Kriegsrecht ohne vorherige Meldung sofort bestraft. Das erklärt sie. Ohne Rücksicht darauf, dass solches Verbrechen innerhalb oder außerhalb der Republik verübt wird, wird dafür nach der unbarmherzigen Züchtigungsmaßnahme der TVRK an Ort und Stelle sofort gnadenlose Strafe im Namen des Volkes vollzogen. Diejenigen, die die höchste Würde der TVRK provozieren, ist es nicht erlaubt, unter diesem Himmel am Leben zu bleiben. Falls die USA und die südkoreanische Regierung die Warnung der TVRK ausachten lassen oder ihre entschiedene Maßnahme provozieren, wird dafür eine physische Methode verwendet, die durch nichts zu verhindern ist.